35. Kapitel. Und wirklich lief Rollo bald neben Effi her, wenn sie nach dem Frühstück und nachmittags ihren Spaziergang machte. Frische Luft brauchte sie, oft saß sie auch abends noch lang am offenen Fenster und sah in den Himmel. Ich war immer eine schwache Christin, aber vielleicht kommen wir wirklich von dort oben und gehen dorthin zurück. Ich weiß es nicht. Arme Effi, du hattest zu lange zum Himmel hinaufgesehen und dich wieder erkältet. Und als der Arzt kam und sie gesehen hatte, ging er zu Briest und sagte, »Wird nichts mehr, es dauert nicht mehr lange.« Wenige Tage später kam Roswitha nach unten und bat Frau von Briest, nach Effi zu sehen. Sie kam sofort. Effi lag auf dem Sofa am offenen Fenster. Frau von Briest ging zu ihr. Roswitha sagt, »Du hättest Fieber.« »Ach, Roswitha ist immer ängstlich. Sie glaubt, ich sterbe. Ich weiß nicht.« »Bist du so ruhig über das Sterben, liebe Effi?« »Ganz ruhig, Mama. Aber ich muss dir noch etwas sagen, liebe Mama. Ich sterbe im Frieden mit Gott und dem Menschen, auch mit ihm.« »Warst du denn so verbittert gegen ihn?« »Ja, Mama. Als all das Schreckliche kam und zuletzt das mit Anni, da habe ich mir gesagt, er habe Schuld. Aber jetzt denke ich anders und ich möchte, dass er das weiß. Er hatte doch auch viel Gutes, so viel, wie jemand haben kann, der ohne Liebe ist.« Es war Ende September. Das Wetter war schön, aber im Park gab es schon viel Rot und Gelb. In der Mitte lag jetzt eine weiße Marmorplatte. Darauf stand nichts als Effi Briest. Rollo lag daneben. Briest saß am Tisch. »Siehst du, Briest, Rollo liegt wieder vor dem Grab. Er frisst auch nicht mehr.« »Ja, Luise, die Kreatur. Es ist nicht so viel mit uns, wie wir glauben.« »Briest, wenn du so philosophierst. Du bist ja nicht dumm, Briest, aber solche Fragen. Ich habe da eine andere Frage, Briest. Seit Tagen frage ich mich, was, Luise? Ob wir nicht doch an allem schuld sind?« »Unsinn, Luise. Wie meinst du das?« »Unsere Erziehung. Und dann, ob sie nicht vielleicht zu jung war.« »Ach, Luise, lass. Das ist ein zu weites Feld.«